Ja, hallo und herzlich willkommen zum Murstrom Podcast, dem Grazer Podcast zu Technologie und Gesellschaft. Ihr hört heute die Ausgabe Nummer 9 und ja, wie üblich begrüßen euch Stefan und Marc an der Moderation. Und ja, wir sind wieder zurück aus unserem kleinen Winterschlaf. Sind wir wieder entfleucht und heute wieder da mit einem neuen Thema. Dazu gibt es natürlich auch wieder einen Gast. Der Gast heißt Georg, der Kreuzmann. Und ja, wir reden heute über ein relativ spannendes Startup-Projekt aus Graz, mit dem eigentlich alle unsere Hörer und Hörerinnen schon irgendwie in Berührung gekommen sind, zwangsläufig, weil wir das auch wie so viele andere aus dem Bereich im Hintergrund verwenden, um dann die einzelnen Podcast-Episoden zu veröffentlichen. Ja, aber bevor wir da jetzt weiterreden zum Thema, das Thema heißt übrigens Auphonic und worum es dabei geht und was das genau macht und welchen Nutzen euch das bringen könnte, das werden wir gleich klären. Aber ich glaube, wir stellen jetzt erstmal kurz den Georg vor, oder Georg kann sich jetzt erstmal kurz selber vorstellen. Mhm, jetzt habe ich gedacht, ihr stellt mich vor. Na, das kann eigentlich der Gast immer übernehmen. Ja, ich bin der Georg und ja, was gibt's zu mir zu sagen? Also ich habe da in Graz Toningenieur studiert. Das ist ein ziemlich lustiges Studium hier in Graz. Und komme da aus der Gegend, also aus Steiermark, an der Grenze unten zu Slowenien. Und ja, habe mich eben schon immer für Audio und Computer und alles, was mit Audio, Musik, bla bla bla zum Tun hat, interessiert, Machine Learning und lauter so Dinger. Und das hat sich dann eben so ergeben, dass diese ganzen Sachen kombiniert worden sind und Teil von dem Auphonic-System ist, was es, über das wir jetzt heute reden. Genau, du hast Auphonic mitgegründet, oder? Ja, genau. Und genau. Was ist Auphonic? Also Leute, die das nicht kennen, die sich mit Podcasting jetzt nicht so intensiv beschäftigen, was macht das? Warum sollte man das verwenden? Also Auphonic ist eine automatische Audio-Nachbearbeitung System. Ja. Und was heißt das? Also das macht sowas, da kann man eben seine Audio-Files hinschicken und die werden dann analysiert und nachbearbeitet, also Lautstärken ausgleichen und filtern und Rauschen wegfiltern. Und also alles, was man eben sonst so händisch machen muss. Und dann gibt's noch so Sachen wie, dass man die richtigen Formate encodiert und Metadaten hinzufügt, Kapitelmarken und das dann auch auf seine Server spielen kann, wo der Podcast hin soll oder sonstiges oder Video im Falle von YouTube zum Beispiel. Und das ist ein Websystem und da kann man eben seine Files hinschicken und das wird dann eben auf unsere Server bearbeitet und dann weitergeschickt. Dann bekommt man das Fertige zurück. Mhm. Also das heißt, ich nehme jetzt irgendwas auf, das kann so wie hier ein Audio-Podcast, also Sprache, Interview, irgendwas sein, geht aber genauso mit Musik bei euch und ich lade das einfach zu Auphonic hoch. Kann mir dann einstellen, was da passieren soll. Also zum Beispiel Rauschfilter oder ja, viele, viele andere Sachen, die das Leben leichter machen, lade ich zu euch hoch und das wird dann automatisch bei euch nachbearbeitet und dann wieder veröffentlicht, da wo ich das haben will. So grob. Genau. Ja. Gut, sehr schön. Du hast das sehr schön erklärt. Ja. Das findet man wo? Also das ist ja ein Webservice, das ist eine Website, wo man sich wahrscheinlich anmelden muss und dann hat man so ein Profil und kann das dann. Genau, also die Webseite ist auphonic.com. Also Auphonic schreibt man Au wie Audio und Phonic wie Phone, also mit P-H-O-N-I-C. Ja, die Links wird es dann sicher geben. Sollen wir vielleicht zu einem konkreten Workflow mal durchgehen? Genau, spielen wir das mal durch. Damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, so wie das, was das, wo die Unterstützung dann ist und wie das welche Vorteile man dadurch hat. Also eben ausgegangen, man hat irgendwie am Smartphone irgendein Interview aufgenommen für Universitätsarbeit oder für eine Radiosendung und ich ziehe mir das dann von meinem Smartphone rüber auf meinen Computer. Was macht man dann als allererstes? Naja, also du musst es nicht einmal auf deinen Computer rüberziehen, du kannst es theoretisch gleich so hochladen. Aber sagen wir mal jetzt, es ist jetzt einfach hochgeladen, wo immer das jetzt herkommt. Und dann passiert es so, also gehen wir vielleicht einmal diese Algorithmen ein bisschen durch. Und zwar, was ist einmal wichtig, wenn man so einen Podcast hat, wie wir jetzt haben? Also wenn jetzt, so wie da gibt es jetzt verschiedene Sprecher, also wir drei. Und jeder sitzt jetzt in einer anderen Entfernung vom Mikrofon, was schon mal nicht ganz optimal ist. Und dann ist natürlich das Problem, wenn jetzt ich näher bin wie du, dann bin ich natürlich lauter und du leiser. Und das heißt, sowas bessert unser System zum Beispiel aus. Also da wird da geschaut, dass die verschiedenen Sprecher auf einer ähnlichen Lautstärke sind. Und dazu muss man natürlich einmal zuerst wissen, was da drinnen ist in diesem Audio. Weil man kann jetzt nicht einfach alles gleich laut machen, weil sonst werden ja die ganzen Umgebungsgeräusche und sonstiges auch einfach so laut gemacht. Oder bei Musik ist das auch wieder anders, weil da will man natürlich die Dynamik, die in der Musik ist, nicht total zerstören. Das heißt, zuerst muss man mal schauen, was da drinnen ist. Und dann gibt es eben verschiedene Modi. Also wenn es jetzt ein Musikstück ist, geht man das damit anders um. Und ein bisschen muss man bei Musik auch angleichen, weil es können ja verschiedene Stücke sein, wo man dann das ausgleichen will. Und aber halt nicht so aggressiv wie bei Sprechern nicht. Wenn es jetzt verschiedene Sprecher sind, so wie wir, dann kann man da aggressiver reinfahren, dass das ausgeglichen wird. Das heißt, in zeitlich kürzeren Integrationszeiten. Und wenn jetzt dann irgendein anderes komisches Geräusch ist, so wie der Lehrer schreibt auf der Tafel oder wäscht den Schwamm ab, dann will man das eben nicht verstärken und das soll dann eben leise bleiben. Das ist mal so ein Part, der quasi die Lautstärken in einem File, also untereinander angleicht. Das ist bei uns im Websystem, nennt sich das Adaptive Leveler, also adaptiver Leveler, weil es eben adaptiv anpasst an das Audiomaterial. Dann gibt es noch einen Punkt, dass die Lautstärke zwischen verschiedenen Files soll ja auch ähnlich sein, also zwischen verschiedenen Aufnahmen, zwischen verschiedenen Podcast-Episoden zum Beispiel. Und das heißt, man kann da auch so einen Wert eingeben, wie laut es dann im Durchschnitt das gesamte File überhaupt sein soll zum Schluss. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil da gibt es erst seit ganz kurzem eben sogenannte Standards, wie man das machen soll im Fernsehen und im Radio noch nicht wirklich, aber das ist gerade in Diskussion. Und da ist nämlich das Ding bis vor, ich glaube vor einem Jahr ist das, oder voriges Jahr im September, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es ist schon ein Jahr her, wo das in Kraft getreten ist, diese Standards, das nennt sie, in Europa nennt sie das EBUR 128 und in Amerika ESC A58. Das ist jetzt, glaube ich, irgendwie falsch, aber es steht auf der Webseite. Und jedenfalls, im Prinzip ist es eh ziemlich ähnlich. Also man kann einfach einen Wert definieren, wie laut es dann in der Gesamtheit sein soll, also im Durchschnitt dieses File. Und damit halt dann auch verschiedene Fernsehsendungen ähnlich laut sind oder verschiedene Werbeeinblendungen oder verschiedene Podcasts und so weiter und so fort. Und das kann man bei uns eben auch so machen, dass das dann gleich so standardmäßig konform ist. Da wählt man dann einfach den Wert aus, den man haben will. Also das nennt sich bei uns globale Loudness Normalization oder einfach Loudness Normalisation. Und da ist jetzt eben auch, für Radio gibt es da jetzt auch, ist das noch ziemlich in Diskussion, wie man die ganzen Radios eben auch auf so eine Loudness Normalisation hinbringt. Weil das ist nicht ganz so einfach, weil es wird eben oft, also meistens werden auch FM-Radios verwendet, wo die total komprimiert sind und total lauten Content ausstrahlen, weil sie damit teilweise auch weiter senden können. Und deswegen ist das nennt sich auch so Loudness War, also alles wird immer nur lauter und bis quasi nur mehr alles tot komprimiert ist und überhaupt keine Dynamik mehr im Signal ist. Das hört man schon, wenn man irgendeinen Popsender einschaltet im Radio und dann auf Ö1 umschaltet. Und da gibt es jetzt eben auch gerade wieder Diskussionen, wie man das im Radio machen kann. Und das fängt sich schon langsam an zu bewegen. Da gibt es jetzt auch wieder nächste Woche in Wien ein Meeting dazu beim ORF. Von der EBU, das ist die European Broadcast Union. Und für Podcasts haben wir da auch eben versucht, ein ziemlich sinnvolles Loudness-Target zu finden. Weil das ist jetzt erst wieder anders wie dieser Fernsehstandard, weil der viel leiser ist und Podcasts hört man oft eben auf Mobiltelefone und sonstigen nicht optimalen Bedingungen. Das ist nicht so wie das Kino daheim. Und da kann es eben sonst zu Problemen kommen, wenn es zu leise ist und man es dann nicht mehr hören kann in der U-Bahn und so weiter und so fort. Und das hat übrigens, Apple hat auch schon so eine ähnliche Vorgangsweise in ihrem iTunes Radio. Da wird auch schon alles Loudness normalisiert, was schon ein großer erster Schritt ist, weil das heißt im Prinzip, auch wenn jetzt wer total komprimiert was mischt, also in diesen Loudness-War verfallen und alles ausreißen will und alles tot macht, wird er dann erst wieder von Apple automatisch runter geregelt und dann klingt es erst sehr schlecht. Mhm. So, das waren jetzt diese Loudness-Teile. Dann gibt es noch andere Sachen, die wir machen, also die mehr versuchen, so Störgeräusche rauszunehmen. Das ist einerseits einmal so ein simples Filtering. Was heißt das? Es gibt im Audiosignal, also wenn man sich das jetzt spektral anschaut, da gibt es ja tiefe und hohe Frequenzen und so weiter und so fort. Und gewisse Frequenzen kann man einfach weghauen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so reden, kann man viele tiefe Frequenzen einfach weghauen, weil da die Frequenz von unserer Stimme noch nicht ist. Also die ist nur oberhalb. Dann kann man das alles weghauen. Und weil die ganzen tiefen Frequenzen sind meistens so Störgeräusche, wie irgendwelche Lüfter da oder so Trittschall und lauter so Dinge. Und das heißt, Entschuldigung, das heißt, wir schauen einfach einmal, was ist da jetzt? Wenn wir jetzt Sprecher sind, kann man mal unten ganz viel tief weghauen. Bei Musik ist es natürlich nicht ganz einfach, weil da gibt es noch so Instrumente wie den Bass. Der geht ein bisschen tiefer wie die Stimme. Und den sollte man halt nicht wegschneiden. Dann gibt's noch so Audio-Restaurations-Features, also Noise Reduction oder Rauschunterdrückung auf Deutsch. Und Hum Reduction, das ist eine Brumm Reduction, also so ein Netzbrumm, was man oft in so Aufnahmen hat. Und von wo kommt das her? Ist das so Netzteile, oder? Ja, ihr kennt das wahrscheinlich nicht, weil ihr da immer mit Batterie aufnimmt. Da habt ihr natürlich keine Verbindung zur Steckdose. Aber wenn du jetzt irgendeine Verbindung zu einer Steckdose hast und du hast keine gute Trennung von dem Netz, dann gibt es eben so Einstreuungen und das kann teilweise so ein extremer Netzbrumm sein. Mhm. Und dieser Netzbrumm ist extrem schwierig rauszubekommen, weil er erstens einmal sehr laut sein kann und weil das eben nicht nur der Brumm ist, also die Grundfrequenz von der Steckdose, das kann jetzt 50 oder 60 Hertz sein, je nachdem, ob man in Europa oder USA ist, sondern der beinhaltet dann auch alle sogenannten Obertöne, also das ist dann immer das Doppelte der Grundfrequenz und so weiter. Und die gehen ganz weit rauf im Spektrum. Das heißt, das muss man extrem weit drauf rausfiltern. Und da ist wiederum das Problem, dass eben genau in diesen Frequenzen, wo diese Obertöne sind, sind auch die relevanten Frequenzen für die Sprache. Also wenn ich da jetzt stark filtere, dann zerstöre ich natürlich auch die ganze Sprache. Mhm. Das heißt, ich muss da natürlich ganz genau erkennen, wo diese einzelnen Obertöne sind und wie die genau sind. Und dann brauche ich ganz schmale Filter, die rausfiltern. Und das Problem ist, wenn man schmale Filter designt, das hat dann wieder andere Nebenwirkungen, die nicht so gut sind, weil man kann natürlich keinen unendlich schmalen Filter designen, das wird dann irgendwann instabil und hat dann wieder andere Artefakte. Deswegen ist das ein ziemlich schwieriges Ding. Deswegen am besten keinen Netzbrumm reinbekommen. Also muss man schauen, dass man den Kompromiss findet zwischen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig rausfiltern. Und eben ganz genau erkennen, wie stark die einzelnen Partials sind. Und dann kann man auch noch so, also die einzelnen Obertöne meine jetzt, das nennt sich auf Englisch Partials, wie die eben sind, und damit man eben nicht zu viel rausfiltert, weil sonst kommt es eben zu so Artefakten. Und dann kann man auch andere Sachen ausnutzen, also psychoakustische Verdeckungen, also wenn jetzt zum Beispiel in zeitlicher Umgebung, also entweder davor oder danach oder spektral, also entweder höher oder tiefer, irgendwas anders passiert in dem Signal, dann muss man nicht so stark rausfiltern, weil das andere Signal quasi den Netzbrumm überlappt. Also man nimmt ihn dann nicht mehr so stark wahr. Mhm. Also wenn du jetzt gleichzeitig ja. redest und dieser Netzbrumm ist, dann kann ich quasi, dann maskiert quasi dein Signal den Netzbrumm. Mhm. Und dann muss man nicht so stark rausfiltern. Also ist es jetzt auf der Seite des Signals, dass das überstrahlt, oder ist es beim Hören vom menschlichen Ohr? Also so wie zum Beispiel bei das MP3, ist beim Hören. Genau, das ist das Gleiche, was bei MP3. Geräusch, noch ein lauten Geräusch schneidet genau. Ja bei MP3 ja. was raus, weil du sowieso nichts hörst. Durch einen lauten Knall bist du kurz sozusagen taub. Und darum kann man die Information komplett wegschmeißen. Genau, das ist das gleiche Prinzip. Also es gibt dieses Pre-Masking und Post-Masking. Also Pre-Masking ist, wenn du jetzt was Lautes sagst und danach kommt was, dann hört man das nicht mehr. Aber das geht sogar umgekehrt in unserem Hirn. Wenn zuerst was Leises ist und dann kommt was Lautes, ist dieser laute Schalleindruck, der später ist, kann trotzdem nur das maskieren, das vorher passiert ist. Okay. In unserem Hirn. Und aber was natürlich meistens ausgenutzt wird, ist dieses Masking gibt es nicht nur im Zeitbereich, also wenn was vorher oder nachher passiert, sondern das gibt es eben auch im Spektralbereich. Also wenn jetzt gewisse Frequenzen sehr laut sind, werden durch andere Frequenzen maskiert. Mhm. Weil das Ohr eben so aufgebaut ist, dass gewisse Bereiche für gewisse Frequenzbänder sehr sensitiv sind. Und wenn jetzt da sehr viel passiert, dann ist es egal, ob da jetzt was anderes drin ist. Mhm. Oder egal, aber es ist halt weniger tragisch, sozusagen. Mhm. Genau, das waren diese Brummdinger, dann sowas Ähnliches ist eben die ganz normale Noise Reduction. Das macht es auch so ähnlich, also das kennt jeder, wenn man einfach Rauschen drin hat und das dann rausfiltern will, so konstantes Rauschen, so oder was auch immer. Und das ist auch nicht so ganz einfach, weil meistens klingt es dann auch schlechter wie vorher. Und da kann es eben auch zu allen möglichen Artefakten kommen. Und es ist ja nicht immer sinnvoll, dass man das macht. Aber wenn es eben sehr konstant ist, dann kann man das ziemlich gut machen. Und da muss man eben wieder schauen in diesem Signal, wie ist dieses Hintergrundrauschen oder wo ändert sich das? Also zuerst muss man mal erkennen, wo gibt es verschiedene Passagen, wo das gleich bleibt und wo dann wieder was anderes ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Interview wird es ziemlich konstant sein, aber wenn wir jetzt rausgehen würden, dann wird sich die ganze Hintergrundszenerie natürlich total ändern. Und das heißt, man muss mal erkennen, wo ändert sich was. Und dann in diesen einzelnen Passagen schaut man, muss man so ein Profil von dem Rauschen bekommen. Also man schaut eben, wo sind Stellen, wo nur dieses Rauschen ist, damit man das gut analysieren kann. Und von diesen Stellen holt man sich so kleine Snippets raus. Und dann, das ist quasi so ein Fingerabdruck von dem Rauschen. Und diesen Fingerabdruck versucht man dann wieder vom ganzen Signal abzuziehen. Und damit dann eben nur mehr das schöne Signal übrig bleibt. Und da gibt es eben dann wieder so Spielereien mit Masking und psychoakustische Effekte und all so Dinge. Weil natürlich je weniger, dass man abziehen muss, desto besser ist es. Weil sonst zerstört man natürlich die Stimme irgendwie. Also das Signal wird ja auch immer beeinflusst dadurch, was nicht gut ist. Und da schaut man dann eben auf die psychoakustischen Dinge und generell muss man auch schauen, wie viel ist gut, dass man abziehen kann. Also man kann das nicht überall gleich viel machen. Wenn es so konstantes weißes Rauschen gibt, kann man ziemlich viel abziehen, ohne dass da Artefakte kommen. Aber wenn es jetzt so Sprecher im Hintergrund sind oder anderes Vogelgezwitscher oder sonst irgendwelche nicht konstanten Dinge, dann kann es eben dort zu Artefakten sonst kommen, wenn man zu viel macht. Mhm. Okay. Aber es haben mich schon öfters gefragt, wie weiß denn dann die Maschine, wie wissen eure Algorithmen, dass das jetzt nur Rauschen ist? Ja, das musst du halt irgendwie rausfinden. Also du hast halt, wie gesagt, du suchst dir so einen Fingerprint von dem Rauschen und dann musst du das irgendwie klassifizieren. Also du berechnest halt bestimmte Merkmale aus diesem Fingerprint, wie jetzt die spektrale Verteilung ist oder wie sich das zeitlich halt entwickelt. Und daraus musst du halt deine Schlüsse ziehen, wie viel, ob das jetzt sinnvoll ist, ob du da eine Noise Reduction machst oder wie viel du da machen sollst. Und ja, was ich gemeint habe, ist, wie grenzt man das ein? Also sagt, wie findet man das Snippet? Sozusagen, aus dem ich dann ein Fingerprint erstelle. Okay, das wird so gemacht. Also du hast ja, wenn wir jetzt so reden, sind ja zwischendurch immer wieder kurze Passagen, wo quasi stiller ist. Oder zumindest leiser wie sonst. Und du musst halt zuerst einmal schauen, du musst zuerst einmal finden, diese Stellen, wo die Stille ist. Also unser Tool funktioniert ja nicht Echtzeit. Also du hast ja das ganze Audio-File vor dir liegen. Und dann schaust du halt, wo sind die leisesten Stellen, und von den leisesten Stellen holst du halt die leisesten Stellen raus. Und das ist so ein iterativer Prozess, bis eine gewisse Menge noch überbleibt, die ausreicht. Und das ist dann dein Fingerprint. Okay, ja. Mhm. Ja. Also es ist schon ziemlich aufwendig eigentlich. Also wenn man jetzt so mit Audio-Nachbearbeitung, Akustik irgendwie keine Erfahrung, kein Plan davon hat, dann ist es schon schwer, da irgendwie reinzukommen in das ganze Ding. Und wie gesagt, ihr macht das alles irgendwie automatisch. Man kann sich das, also man lädt das File bei euch hoch. Ihr schaut dann drüber und das passiert dann mehr oder weniger wie von Zauberhand. Genau. Ja, das ist sehr schön. Und aber das ist jetzt auch nur ein Teil von Auphonic, also die Audio-Nachbearbeitung. Dann gibt es ja auch noch diesen recht wertvollen und hilfreichen Dienst, mit dem die Metadaten bearbeitet werden können. Kannst du da vielleicht irgendwie etwas dazu erzählen? Metadaten ist wieder so ein Ding. Also wenn man jetzt sein fertiges hat. Also was sind Metadaten? Ja, gute Frage. Ja. Was sind Metadaten? Also die eigentlichen Daten vom Audio sind ja das Audio. Also das Signal, also das, was wir hören. Und dann gibt es eben noch Daten, die dieses Audio-File beschreiben. Das sind die sogenannten Metadaten, die jetzt nicht in Audio-Form vorliegen, sondern in textueller Form, also den man ganz normal auslesen kann halt am Computer, ohne dass man hören muss. Und also da steht dann zum Beispiel drinnen, wer hat es jetzt aufgenommen, wie heißt es, oder kurze Beschreibung, ein Bild dazu, oder alles Mögliche. Schlagwörter. Genau. Tags. Urheberrecht. Urheberrecht, ja. Und diese Metadaten sind natürlich, also wenn man jetzt so ein, das Problem bei Audio ist natürlich, dass es viele verschiedene Formate gibt. Und, also es gibt, jeder kennt natürlich MP3, schon ein ziemlich älteres Format. Dann gibt es zum Beispiel, also ich zähle jetzt nochmal die auf, die populärer sind, also dann gibt es natürlich noch AAC, das wird von, also zum Beispiel auf allen iTunes-Dingern, also auf alle Apple-Geräte meistens verwendet. Das ist im MP4-Container, und dann gibt es noch was Populäres im OcVorbis, das ist ein freies Format. Also AAC und MP3 sind beide proprietär. Ja, die Frage ist, was man als proprietär bezeichnet. Es gibt Patentlizenzen dazu, sagen wir so. Mhm. Also bei OcVorbis wird behauptet, dass es keine Patentlizenzen dazu gibt. Was bis jetzt hat es auch noch keiner verklagt. Also bis jetzt hat er noch keiner eingefordert, also es wird sowohl stimmen. Mhm. Okay. Aber ja, wir können sonst auf die Thematik noch ein bisschen genauer eingehen. Dann gibt es noch, was in letzter Zeit neu ist, ist ein Opus Codec. Das ist eben auch ein freier Codec, also so wie OcVorbis im Endeffekt. Aber eben eine neue Generation, die eben viel besser im Sinne von geringere Datenmenge für gleiche Qualität ist. Und auch von Latenzen her, also das ist wichtig für so Internettelefonie und so weiter. Also das sind jetzt alles Codecs, die quasi verlustbehaftet sind. Also da wird immer geschaut, dass man so viel der Information weghauen kann, ohne dass man es merkt. Damit die Daten so klein wie möglich werden und es aber trotzdem noch gut klingt. Dann gibt es eben natürlich auch verlustfreie Formate. Und die kann man einerseits wieder aufteilen in Dateien, wo wirklich alles so gespeichert wird, wie die Wellenform auch ist. Also RAW-Dateien, also rohe Daten, wo nichts verändert wird. Das wären in dem Fall, also da gibt es natürlich viele verschiedene, aber wir unterstützen eben WAV oder AFF. Und dann gibt es auch noch solche Formate, wo jetzt keine Information verloren geht, aber die jetzt trotzdem komprimiert sind, also eine ganz so große, diese RAW-Formate wie dieses WAV und AFF. Das sind die sogenannten lossless compressed Formate, also verlustfrei komprimierte Formate. Das wären zum Beispiel FLAC. Das ist auch so ein Open Source Encoder, oder ARLAC von Apple. Das ist also ähnlich, im Prinzip vom Verwenden her gleich. Das ist sogar auch Open Source. Und da gibt es noch einige mehr andere, also die werden von uns halt unterstützt. Und weil wir jetzt gerade bei Metadaten eigentlich waren, das Ding ist natürlich, dass alle verschiedenen Formate oder viele verschiedene Formate jetzt verschiedene Versionen oder verschiedene Metadaten verwenden. Also wir haben eben zum Beispiel MP3, die sogenannte ID3-Tags verwenden oder OGVARBIS oder OPUS oder FLAC, die verwenden das gleiche Metadatensystem, das ist, nennt sich VARBIS Comment. Oder dann haben wir noch im AAC oder ALAC, die meistens in einem MP4-Container sind. Da gibt es ein so iTunes, bei MP4 gibt es verschiedene Arten von Metadatensystemen, aber von Apple gibt es eben diese iTunes-Style Metadaten, die alle verwenden da. Und das heißt jetzt natürlich, dass man die ganzen verschiedenen Metadaten, die es gibt, also so wie Titel und Autor und so weiter und so fort, auf alle diese verschiedenen Systeme abbilden muss, so dass, wenn man da einmal was eingibt, überall das gleiche rauskommt. Was nicht ganz einfach ist, weil jeder das immer irgendwie anders verwendet. Also da muss man dann von jedem einen Kompromiss finden, was dann von allen irgendwie unterstützt wird. Und das ist eben bei unserem Ding dabei, dass man das gleich da einmal eingibt und das wird dann auf alle angewendet. Und also auf alle Dateitypen wird das draufgeschrieben. Genau, also alles, was halt überall unterstützt wird, wird reingeschrieben. Es wird nicht überall alles unterstützt, aber also bei WAF zum Beispiel wird nicht alles reingeschrieben. Und dann so ein großer Punkt bei diesen ganzen Metadatengeschichten sind die, was in letzter Zeit viel getan hat, sind die ganzen Kapitelmarken. Das ist wieder so eine Geschichte, weil das kommt eigentlich eh, oder es hat in der Apple-Podcast-Welt war das halt ziemlich populär, weil da gibt es schon lange, also dass man bei MP4 so Kapitelmarken dazu tun kann. Das heißt, man kann dann sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt passiert das, da kann man noch einen URL dazugeben und noch ein Bild. Und bei Apple hat es eben lang gegeben und das ist aber hat sie irgendwie drüber hinaus nicht wirklich so durchgesetzt. Es hat zwar für MP3 auch so einen Standard gegeben, schon seit ziemlich lang, ich glaube 2001 oder irgendwann. Von der BBC einmal ist das entwickelt worden oder einfach mal definiert worden. Und das hat aber irgendwie keiner verwendet lange Zeit und dann haben wir eben diesen Standard auch nochmal aufgegriffen und den nochmal implementiert, damit man das nun endlich verwenden kann. Und mittlerweile ist es eigentlich schon ziemlich verbreitet. Also die ganzen populären Podcast-Catcher können das schon anzeigen und sogar auf Android auch schon. Also das ist jetzt nicht nur mehr Apple-Ding. Und dann gibt es das Gleiche mit den Chapters natürlich auch noch für VARBIS Comment. Also das sind dann für die Dateien OGVARBIS und OPUS und FLAC. Und da gibt es jetzt eben auch so eine Chapter-Extension, wo man das ziemlich einfach dazu tun kann. Ja, und, Kapitelmarken sind ja auch eine recht schöne Angelegenheit, gerade so für längere Podcasts, die jetzt auch mal so 1, 2, 3, wie lange auch immer, Stunden gehen, damit man das Ganze irgendwie ein bisschen unterteilen kann, dass man da irgendwie Struktur reinkriegt, dass man als Hörer dann auch gleich zu dem Thema springen kann, was mich jetzt besonders interessiert, wenn man jetzt nicht die Zeit hat, sich 3 Stunden irgendwie da das Gelaber anzuhören, sondern also es ist eine recht schöne, angenehme Sache. Ja, und ich persönlich verwende es ziemlich viel beim Hören von Podcasts, wenn ich so längere Podcasts reinhöre. Und ich glaube, das ist vor allem sehr gut für jetzt die Archivierung. Weil wenn man jetzt irgendwann später mal wieder auf seinen Podcast kommt und man hat dann so ein 10-Stunden Audio-File, dann wird man wahrscheinlich nicht reinhören. Aber wenn man halt sieht, da geht zum Test, da kann man da mal reinhören und dann kommt man irgendwie leichter dazu. Und auch natürlich in Kombination, vielleicht kommen wir später das nochmal auf das zu sprechen, aber in Kombination mit einem richtigen Webplayer dazu halt, kann man das natürlich im Web schön anzeigen. Und es gibt ja auch, oder es hat schon gegeben, so Suchmaschinen, wo man eben auch in den Chapters dann suchen kann und dann gleich direkt per Link dorthin springen. Stimmt, wie ist die Suchmaschine da? Das war Boodle von Martin Hering, also das ist der Entwickler, der den Instacast, das ist so ein iOS-Podcatcher, populärer macht. Und der hat eben so eine Suchmaschine gebaut, wo er die ganzen Podcasts quasi indiziert hat, weil er das sowieso macht für seinen Instacast. Und auch indiziert die ganzen Chapters. Und dann hat er eben so ein Interface wie Google quasi, da kann man ihn suchen. Zum Beispiel nach Murstrom Podcast über, ich will jetzt kein Thema sagen, aber irgendein Kapitel, was hab's für Kapitels? Grazer Medienkunstgeschichte. Genau, und dann kommt man zum Beispiel, da zeige ich das Kapitel halt an und dann kann man draufklicken und dann kommt man gleich zur Webseite und mit der richtigen Zeit und man hört es gleich von dort hinweg. Mhm, okay, das ist ja sehr, sehr praktisch. Ja. Das ist jetzt leider gerade eingestellt worden. Okay, das war nicht. Nein, das gibt es seit heute. Okay, und was anderes in der Richtung gibst? Ja, es gibt. Weißt du was? Es gibt, glaube ich, ein paar Ideen in diese Richtung. Also, aber noch nichts Fertiges. Was, ja. Okay. Okay, also kann man so generell sagen, dass da schon noch ein bisschen so Standardisierungsarbeit notwendig wäre oder dass es jetzt noch nicht so einwandfrei interoperabel ist, wie man es sich wünschen würde? Ja, sicher, das ist ja ein großer Punkt, dass man versucht, eben dieses Audio mit allen möglichen anderen Daten noch anzureichern, um das eben besser zu strukturieren, damit sie in nächster Zeit da einiges auch dazu noch, da wird ziemlich viel Neues kommen, hoffentlich jetzt in nächster Zeit. Dazu kommen wir vielleicht einmal auf dieses Podlove-Projekt zu sprechen. Also die beschäftigen sich eigentlich damit. Also Podlove, das ist eben im Tonskreis von Tim Pritlove, das ist ein deutscher Podcaster, den wahrscheinlich alle kennen werden, diesen Podcast jetzt hören, entwickelt das Projekt, wo es eben um so neue Features und Podcasting geht, eben damit man das Bild weiterbringt, wie ein paar Sachen habe ich schon angesprochen, dass eben Kapitel angezeigt werden können und das auch im Feed, also nicht nur in den Audiodateien, so wie wir das jetzt machen, oder dass man eben zum Beispiel direkt einen Link zu einer Audio-File zu einer gewissen Stelle setzen kann, was ja eigentlich total trivial ist, aber das hat es halt nie wer gemacht, oder jeder hat es anders gemacht. Also, dass man sagen kann, okay, hör dir jetzt dieses File an ab 2 Stunden, 10 Minuten, 15 Sekunden. Also, eh so wie es auf YouTube eigentlich. Genau, wie es YouTube natürlich schon lang ist. Oder, ja, die haben ganz viele, sozusagen, Standards, würde ich nicht sagen, aber Spezifikationen, wie man eben gewisse Sachen am besten umsetzen sollte. Oder auch so Paged Feeds, dass man nicht. Das Problem bei Podcasts ist auch, wenn man so Feeds hat, die werden total lang und dann werden sie total groß und dann irgendwann stürzt alles ab und so. Und dass man eben da weiterklicken kann, was auch total simpel ist, aber keiner macht irgendwie. Mhm. Und die entwickeln eben auch so einen Publikationsplattform für WordPress, den ihr eh auch verwendet, gell? Mhm. Ja. Also der Podlove Publisher. Und da wird das eben alles gleich automatisch umgesetzt, den kann man verwenden, dann hat man das gleich alles. Und eben auch so einen Webplayer, wo dann alles schön angezeigt wird mit Kapitelmarken und so weiter und so fort. Und da wird jetzt auch in nächster Zeit, also auch in Verbindung zu uns hoffentlich, ziemlich viel Neues kommen, also weil, ja, reden wir gleich mal über das, also, also ihr arbeitet ja auch mit dem Tim Pritlove zusammen und eben auch mit dem Podlove. Genau, ja. Und der Tim ist ja da ziemlich scharf drauf, dass eben dass eben mehr von den Daten, Audiodaten irgendwie mit Metadaten angereichert wird und visualisiert und bla bla bla. Und da gibt es ja schon Entwicklungen in diese Richtung. Also unser nächster Schritt wird sein, also in den nächsten Monaten dann, dass wir unser System jetzt dann eben für so Mehrkanalaufnahmen erweitern. Das ist für euch jetzt nicht so relevant, weil ihr nur mit einem Mikrofon aufnimmt. Aber für Leute, die mit mehreren Mikrofonen aufnehmen, also meistens ist es so, dass jeder Sprecher ein Mikrofon hat. Und das wird dann so in eigenen Spuren gespeichert. Und dann hat man vielleicht noch eine Musikspur oder sonstige Dinge. Und im Moment unterstützen wir nur so, dass man bei uns quasi sein fertigen Master hinschickt, also Stereo oder Mono. Und der wird dann bearbeitet und kommt wieder raus. Und dann wird es eben so sein, dass man die Mehrkanalspuren verwenden kann. Und das hat jetzt die Vorteile, dass man das natürlich genauer analysieren kann. Also man weiß dann zum Beispiel, wann redet wer wo. Und kann, also es gibt auch immer so sogenanntes Übersprechen. Also wenn der eine redet, ist es in der Spur vom anderen auch drinnen. Nur halt ganz leise. Und das kann man so halt natürlich gut rausfinden, wenn man weiß, wenn man alle vier Spuren zum Beispiel jetzt von vier Sprechern gleichzeitig analysieren kann. Und daraus kann man natürlich auch schöne Metadaten generieren. Also wann redet wer wo und dann kann man das so schön visualisieren oder weiterspringen zum nächsten Sprecher oder halt anzeigen lassen, Statistiken, wer wie viel redet, wer wie viel zwischenredet und lauter so Dinge. Oder man kann natürlich auch gleich die externen Spuren, man kann die natürlich audiotechnisch auch viel besser verarbeiten, weil das nicht so ein Mischmasch aus allen ist. Mhm. Und man da die schöneren Signale im Endeffekt hat. Oder man kann dann auch die Spuren gleich zum, das Ideale wäre natürlich, wenn man dann die einzelnen Spuren gleich zu einem Spracherkennungssystem weiterleiten kann und vorher ein bisschen aufbereitet und dann hat man natürlich den Text auch. Aber mal schauen, wie schnell wir dort sind. Also Ideen gibt es genug in der Richtung. Oder? Ja, noch viel mehr. Also Potenzial dahinter quasi. Ja. Also. Gut, also wir haben jetzt kurz über Auphonic an und für sich geredet, was Auphonic macht und kann. Sind wir da jetzt dann so von der Post-Production fertig, Metadaten, die ganzen Filter und so weiter? Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder abgeschweift, gell? Also. Ja, was wir noch so jetzt zusätzlich machen, also von den Metadaten und Audio-Dingen, ist, dass wir eben das File dann quasi distributieren auf verschiedene Server oder Services. Also du kannst es auf deinen eigenen Server schicken lassen. Oder eben gleich zusätzlich auf YouTube stellen und da wird halt ein Video dafür generiert aus dem Cover-Image oder aus den Chapter-Images. Oder auf Soundcloud und dann gibt es noch so ein paar andere Spezial-Podcasting-Services wie Libsyn, Blueberry, das verwenden die ganzen Amerikaner. Ich glaube Dropbox auch, oder? Dropbox, genau. Wobei das ist weniger zum Veröffentlichen, sondern mehr so zum Dateien hin und her schieben. Aber im Prinzip, also wenn es fertig ist, automatisch dann in den Dateitypen, die ich ausgewählt habe, automatisch auf meinen FTP-Server, auf meine Dropbox oder wo auch immer sonst hingespeichert. Genau. Sehr cool. Ja. Und dann? Und fertig? Dann, und dann fertig, oder? Und dann fängt die Arbeit an. Für den Podcaster. Ja, also der hat schon sehr, sehr viel abgenommen. Genau, vor allem die Sachen, die man selber nicht machen will. Also das Ganze, die ganzen Störgeräusche ausfiltern und die Audio-Level irgendwie angleichen und so. Das ist sehr, sehr fein, sehr praktisch. Ja, wir haben jetzt über Podcasts eigentlich hauptsächlich geredet als Anwendungsfall. Gibt's da, ist das der Hauptanwendungsfall für Auphonic oder wie, also welche User gibt's, wer benutzt Auphonic? Ja. Und wie viele? Ja, Podcast ist sicher ein Hauptanwendungsfall, also weil es ja da aus diesem Dunstkreis irgendwie entstanden ist. Es sind natürlich nicht nur Podcaster, also für was es natürlich auch sehr gut anbietet und für was es auch verwendet wird, sind so Vorlesungsaufzeichnungen auf Unis, weil die haben natürlich genau das Problem, dass sie viel Material haben und wenig Zeit zum Nachbearbeiten und das muss eben natürlich schnell gehen. Da haben wir eben mit der TU da in Graz schon lang eigentlich, das waren so ziemlich einer der ersten User von uns, glaube ich, die haben das schon lang versucht zu integrieren und eben integriert. Also die haben da ein ganz praktisches System, das wird einfach in ihrer, ich habe es jetzt selber noch nie gesehen, aber die haben, glaube ich, in jedem Hörsaal so einen fix installierten Computer, wo das gleich direkt über das Mikrofon vom Vortragenden aufgenommen wird und wenn das fertig ist, geht es dann gleich weiter automatisch auf einen anderen Server und dann wird es gleich bei uns durchgeschickt und dann gleich publiziert oder so ähnlich. Also richtig also, schöne automatisierte genau. Kette. Die haben das ganz gut gemacht. Und ja, was gibt es bei uns noch für Anwender? Also Radios natürlich, wobei da hauptsächlich eher kleinere Radios im Moment, also die großen Rundfunkstationen, da ist natürlich nicht so leicht dazu zu kommen. Aber wäre es für die auch interessant oder brauchen die auch ihre ganz, ganz speziellen, oder? Nein, das wäre natürlich super für die, also aber das ist halt nicht so einfach, dass man da reinkommt. Also wäre natürlich super. Und also generell, also was auch noch oft ist, sind so Fernsehwerbungen. Für denen sind natürlich hauptsächlich diese Loudness-Standards interessant, weil die waren es halt gewohnt, jetzt jahrelang irgendwie zu mixen. Und jetzt auf einmal müssen sie ihr Material eben in diesen Loudness-Standards abschicken. Und das wird eben bei uns dann automatisch gemacht. Genau, was der Teil da dazu, also bei uns kann man auch Video rauf, also wir können auch Video verarbeiten, was die ganzen Fernsehwerbungen meistens verwenden. Also da wird dann einfach das Video, also vom Video wird einfach die Audiospur rausgenommen und nur die bearbeitet und dann wieder zurück reingesteckt. Und ansonsten natürlich alles, was mit Sprache und, also nicht nur Sprache, es kann natürlich auch Musik drinnen sein oder was ums Ausgleichen geht von gewissen Dingen. Also wir machen jetzt kein künstlerisches Mastering in dem Sinn für die Bandaufnahmen, dass wir jetzt da eingreifen in die Frequenzverteilungen. Ich meine, das tun wir schon, aber jetzt nur rein technisch. Also alles, was so um technische Korrekturen geht im Endeffekt. Und das kann ja sehr schnell sehr viele, sehr große Daten werden. Irgendwie, wenn da jetzt irgendwie Mittwochmittags irgendwie ein paar Podcaster daherkommen, ihre 4-Stunden-Sendung da hochladen, dann kommen vielleicht noch ein paar kleine Radios, die da ein bisschen Material haben, dann die Uni, die TU, die Material hat, ja. Funktioniert das? Also anscheinend. Habt ihr da genug Kapazitäten? Ja, im Moment geht's nur irgendwie. Vielleicht eh ganz interessant, ob es aber technisch, wie das umgesetzt wird, oder soll man da später? Ja, also kann man machen, ja. Warum nicht? Also, ihr bekommt ja die Daten und was habt ihr sozusagen für Setup oder wie verarbeitet ihr die Signale? Ja, und zwar das funktioniert so, also das wird einmal zu uns hochgeladen und dann gibt es so einen Task-Queue, also so, da gibt es dann verschiedene, also die macht dann verschiedene Jobs, also zum Beispiel Audiobearbeitung oder dann Enkodieren und dann weiter verschicken die ganzen Audio-Files. Und wenn jetzt da ein File hochkommt, dann kommst du einmal in diese Task-Queue, also der hat natürlich nur eine bestimmte Anzahl, die sie gleichzeitig verarbeiten kann, also das Geld ist natürlich nicht unendlich. Und da kommt man immer mal rein. Und wenn es jetzt natürlich schon alles voll ist, dann hat man natürlich Pech und muss warten. Aber eigentlich sollte immer ein bisschen was frei sein. Man wird da zum Beispiel auch jetzt von der Priorität dann runtergestuft. Wenn man jetzt extrem viele Files raufladert, dann ist man zum Beispiel immer nur mit einem drin. Und weil dann kann man eh warten, damit eben für die anderen auch was frei ist. Und das wird dann eben auf unsere Server berechnet. Das sind so angemietete Root-Server. Ganz normale, also jetzt kein EC2, Amazon Cloud oder irgend so was sonstiges. Weil das wäre sonst ein bisschen teuer. Und wenn das eben fertig ist, dann wird es von da wieder weitergeschickt. Okay, und ich weiß ja, ihr arbeitet da hauptsächlich mit Python als Sprache. Genau. Ich glaube, es macht nicht Sinn, dass man da allzu sehr in die Tiefe geht, aber was sind da sozusagen die Verfahren oder die Pakete, die ihr verwendet? Ja. Und zwar, also einerseits das gehen wir mal zu die ganzen Audio-Geschichten. Also das verwendet hauptsächlich, also die Algorithmen sind hauptsächlich eben in Python und C implementiert. Da gibt es eben dieses NumPy-Paket, dieses numerische Python. Das ist so ein Paket, wo das ist so ähnlich wie MATLAB im Endeffekt oder Octave. Also das geht einfach mit großen Datenblöcken um und kann die ganzen Additionen, Multiplikationen, was es eben so gibt, also die ganzen Matrizenoperationen und so weiter, das implementiert es einfach effizient, damit es dann schnell funktioniert. Und das ist einmal die Grundbasis für die ganzen Algorithmen im Endeffekt. Und Teile sind natürlich in C implementiert, weil gewisse Algorithmen lassen sich eben mit diesen NumPy nicht so einfach implementieren. Also alles, was rekursiv ist, wo man jedes Sample so irgendwie Updates braucht, für das ist natürlich Python zu langsam. Oder für das funktioniert das NumPy nicht so gut. Und andere Pakete sind die sehr... Also SciPy gibt's auch noch. Das ist ein Zusatzpaket zu NumPy im Endeffekt, wo noch andere Sachen dabei sind. Dann gibt's noch so ganz interessante Machine Learning Pakete, wie dieses Scikit-Learn nennt sie das. Das sind alle möglichen Machine Learning Algorithmen, die man gut brauchen kann. Und das sind im Prinzip so die Grundpakete. Da gibt's noch ein interessantes Paket für diese Also wenn man so Audio-Files klassifizieren will, dann muss man zuerst einmal so lauter Merkmale extrahieren. Und da gibt es natürlich hunderte. Mit diesen Merkmalen kann man dann die Machine Learning-Algorithmen trainieren und so weiter. Und da gibt es natürlich hunderte und da gibt es eine schöne Bibliothek, die total viele von diesen Audio-Merkmalen implementiert hat. Diese nennt sich Jaffe. Und das ist also eine C-Library mit so Python-Bindings für NumPy. Also das ist so der Grundstack von den ganzen Sachen. Also was man vielleicht nicht vermutet zu Beginn, wenn man mit Audio arbeitet, dass es sehr, sehr viel, sehr knackige Mathematik dahinter steckt. Ja, sicher. Das ist also im Prinzip die ganze Signalverarbeitung und die ganzen Machine Learning Algorithmen dahinter sind natürlich sehr mathematiklastig. Und ist Python, warum habt ihr dann Python als die Sprache der Wahl? Ja, weil es ganz lässig ist. Und naja, es gibt eigentlich nicht viel was anderes, sagen wir so. Okay. Also es ist in der ganzen Machine Learning-Bereich ist es sehr verbreitet halt. Und es gibt halt, also wenn man jetzt so Uni schaut, gibt es halt meistens Python oder MATLAB. Und MATLAB kann man natürlich nicht verwenden. Und ist auch jetzt von der ist auch nicht so praktisch eigentlich. Kann MATLAB überhaupt am Server laufen für Web-Applikationen? Ja, du musst eine Lizenz pro Kern irgendwie zahlen, die extrem teuer ist und so weiter. Mhm. Oder wenn es selber, es geht ja darum, also wenn du selber quasi mal die Software verkaufen willst oder was, dann kannst du es natürlich, dann wird schon gehen, aber du musst halt dafür Lizenzgebühren zahlen. Und das ist natürlich mit, generell gefällt mir einfach Python viel besser. Also ich habe auch viel früher mit Python gemacht und NumPy. Und das ist ganz schön eigentlich. Und was immer praktisch ist, man kann bestimmte Teile dann einfach in C schreiben, wenn man das will, also wenn man das erweitern will. Da gibt es verschiedene Methoden dazu, also wir verwenden viel Zeiten, nennen sie das. Also da kann man so ein ähnlicher Syntax wie Python das dann definieren und das wird dann gleich zu C kompiliert. Und so kann man eben die ganzen rekursiven Algorithmen ziemlich praktisch und schnell implementieren. Ansonsten, ja, fürs Websystem verwenden wir eben auch Python. Unter anderem. Also das läuft auf Django. Das ist ein Python Web Framework. Und ja, ganz praktisch. Und so vom Speicher her, was habt ihr da für eine Datenmenge? Oder vielleicht wie viele Dateien habt ihr, also wie lange gibt es euch und wie viele Dateien habt ihr bis jetzt verarbeitet? Also geben tut es uns online, ist es gegangen, ich glaube Ende März 2012, also gleich wenn es 2 Jahre. Und wie viele Dateien es insgesamt gibt, weiß ich jetzt nicht, da müsst ihr nachschauen. Aber also am Tag sind so, das ist natürlich, schwankt sehr stark, aber sagen wir so um die 1000 Files. Wow, okay. Das ist schon was. Ja, und so speichermäßig, aber trotzdem, wenn man Speicher. Speicher kostet schon. Ja, schon, aber nicht so viel. Ja, so einfach ist es auch nicht. Aber, also Speicher ist am ersten unser Problem im Moment. Aber, also bei uns funktioniert es ja so, wir wollen ja dezidiert nicht die ganzen Files speichern. Weil das hört natürlich dann nie mehr auf. Und du weißt ja nie, wann du was löschen kannst. Also bei uns werden, wenn man jetzt ein File da hochladet, wird es bearbeitet, dann ist es noch eine Zeit lang oben. Im Moment ist die Frist 21 Tage. Und bis dorthin kann man das eben noch bearbeiten und ohne, dass man es wieder raufladen muss. Und wenn diese Frist dann aus ist, dann wird es gelöscht vom Server. Also okay. Der User ist natürlich selber verantwortlich, dass er es innerhalb der Frist herunterladet. Mhm. Und deswegen addiert sich der Speicher natürlich nicht immer, sondern er wird halt immer wieder erneuert. Das heißt, es wird halt nur mehr braucht, wenn quasi mehr wird im ganzen System. Mhm. Es führt gerade das Stichwort Kosten. Auphonic ist ja im Moment, soweit ich das weiß, kostenlos zu benutzen. Mhm. Ist es generell für alle kostenlos? So? Ja, so von Grund auf schon mal. Also, okay. Was ist dann euer Finanzierungsmodell? Also ihr werdet das jetzt nicht nur so aus Spaß und anbieten, ihr müsst ja auch irgendwie, ihr wollt damit auch irgendwie vielleicht euren Lebensunterhalt damit verdienen. Ja, sicher. Also ich arbeite ja schon länger Vollzeit dran und teilweise auch andere. Und wie viele Leute seid ihr? Also die quasi beim Projekt so mitgearbeitet haben, sind 5. Also mit mir. Also sind jetzt aber nicht mehr alle total aktiv. Also das ist, kommt gerade darauf an, wie der Stand ist. Und es zum Finanzierung, das ist ein guter Punkt. Also, wir haben vor 2 Jahren oder vor 2,5 habe ich mal so eine Förderung für das beantragt. Und die haben wir damals bekommen und das war ganz super, weil da haben wir können entwickeln, das ist bis letztes Jahr im Sommer gegangen. Und deswegen haben wir immer können so ganz entspannt drauf losentwickeln und natürlich alles gratis machen. Was war das für Förderung? Das war, es waren verschiedene Dinge. Also es war mal einerseits, ja, wir sind eh in Österreich, also da kann man eh ein bisschen konkreter werden. Also wir sind, das war diese Impulse XS-Förderung von der AWS. Also der AWS ist das österreichische Austria Wirtschaftsservice. Mhm. Ja. Und ja, das ist ein ganz lustiger Verein, der fördert irgendwie die Wirtschaft mit Milliarden von Förderungen jedes Jahr. Also da geht es irgendwie voll rein. Und diese Impulse, das ist so eine Kreativwirtschaftsförderung, die ist ja nicht so groß, das ist so, die kriegt man ziemlich einfach, relativ einfach. Und der ist aber ganz praktisch, weil es jetzt nicht so bürokratisch ist und weil es jetzt auch nicht so strenge Auflagen gibt. Und dann haben wir eben noch für so ein bisschen größere Förderung angesucht, das nennt sich das AWS Pre-Seed. Das ist dann schon eher, das ist jetzt nicht mehr nur Kreativwirtschaft, da geht es um die Förderung der, keine Ahnung, Hightech, irgendwas, Wirtschaft in Österreich. Okay. Und ja, das war dann schon ein bisschen bürokratischer, also vor allem jetzt zum Schluss, jetzt letztes Jahr war da der Abschluss von dem Projekt. Und das war dann teilweise echt der Wahnsinn, also da waren nur mehr sinnlose Aktionen, die man machen hat müssen, damit das irgendwie funktioniert. Also normal würde ich sowas sicher nicht machen. Mhm. Und seitdem ist das eben aus, also jetzt seit Herbst oder Ende Sommer letztes Jahres. Und jetzt müssen wir natürlich finden, wie wir uns finanzieren. Also einerseits haben wir so ein paar andere kleinere Projekte mit anderen Firmen, wo ein bisschen was reinkommt. Mhm. Und jetzt haben wir eben gerade so eine Desktop-Version von unseren Algorithmen auch gebaut. Im Moment ist der jetzt einmal erst für OS X, also für den Mac, released. Und die ist eben nicht frei, also die muss man kaufen. Und wir arbeiten natürlich gerade an einer Windows-Version, weil das wollen anscheinend auch ein paar. Was logisch ist. Und wir werden jetzt natürlich in näherer Zukunft auch müssen beim Websystem so ein Freemium-Modell einführen, was eh schon immer geplant war im Endeffekt. Also dass man bis zu einer gewissen Verwendung das gratis verwenden kann, also bis zu einer gewissen Länge von Audiomaterial. Und ab der muss man dann eben zahlen. Das hat natürlich auch Gründe, dass wir jetzt, man natürlich als Finanzielle, aber es ist auch, wir sind jetzt auch in letzter Zeit ziemlich oft gespammt worden von, weiß nicht, 48 Stunden Audiodateien von irgendeiner Überwachungskameras, die einfach immer alles halt über uns da drüber geschickt haben und lauter so eine Dinge. Okay. Mhm. Und da haben wir dann, weil wir bieten immer so eine Schnittstelle an, also so eine API, wo man das automatisiert alles bei uns machen kann, also da muss man nicht jetzt am Websystem herumklicken, wenn man nicht will. Und das ist natürlich praktisch für sowas. Und jetzt haben wir müssen eben so ein hartes Limit auch schon einführen an 6 Stunden, dass alles, was über 6 Stunden ist, wird abgelehnt, was auch nicht so ganz schön ist. Also gibt es gar keine Möglichkeit, oder zumindest so wie die API? Nein, im Moment gibt es gar keine Möglichkeit, aber wenn es dann ein, sozusagen ein Freemium-Modell gibt, dann kann man das natürlich, also für die Zahl natürlich wieder draufsetzen, für unlimitiert, das ist jetzt dann im Prinzip egal. Mhm. Oder ja, vielleicht findet sich da eine andere, bessere Lösung, mal schauen. Ja, die Desktop-App, die du gerade angesprochen hast, das ist dann im Prinzip auf Phonik nur in offline am Rechner bei mir selber. Also macht das gleich wie der Webservice? Ja, es macht nicht ganz das Gleiche. Also es geht da mal hauptsächlich um die Audio-Algorithmen. Also die ganze Metadatengeschichte und so weiter ist nicht dabei. Okay. Und das ganze Encoding. Aber beides im Prinzip jetzt auch schon wieder eigentlich dabei ist, aber war nicht so geplant im Endeffekt. Das macht jetzt im Prinzip die ganzen Algorithmen, also das ist eher so ein Batch-Tool. Also weil viele haben uns halt angeschrieben, sie würden eben gerne die Algorithmen verwenden, aber dürfen nicht das Material hochladen oder sonstige Sachen. Mhm. Und das ist so ein Batch-Tool, da kannst du mehrere Dateien reinladen und dann sagst du halt da, wie das, also unsere Algorithmen stellst du dann ein. Und dann wird das, wenn die Dateien so durchgearbeitet. Und bei den Algorithmen gibt es auch mehr Einstellungsmöglichkeiten wie jetzt auf der Web-Plattform. Aber das ist wahrscheinlich eher für Spezialisten interessant. Mhm. Ja, oder wenn man euch finanziell unterstützen will, vielleicht. Also, klar. Ich glaub, da gab es zwei Preismodelle. Eins für ja. Wie hieß das? Es gibt eine Discounted License und eine Commercial License. Genau, das war's. Und ja, die Überlegung ist halt natürlich, dass wenn man sowas macht, also abzielen tut man natürlich auf, weiß nicht, Firmen und Unis, die sich das auch leisten können. Und für die ist natürlich, weiß nicht, 300 Euro ist für die natürlich nichts. Aber jetzt so die kleinen Podcaster werden wahrscheinlich nicht gleich mal 300 Euro für sowas ausgeben. Und ich glaube, das sind wir gemeint. Ja, nicht unbedingt die, aber wer halt interessiert ist. Ja, fast alle Podcaster, glaube ich. Und damit man das unterstützen kann, haben wir so eine Discounted License, die gibt es dann um 59 Euro. Und wir haben uns das Modell halt so ein bisschen von Reaper abgeschaut, also das ist so eine Audio-Editier-Software. Die haben im Prinzip das gleiche Modell. Mhm. Und das scheint bei denen anscheinend ganz gut zu funktionieren. Mhm. Okay. Mal schauen. Okay. Wie lang gibt es die Apps jetzt schon? Die gibt es jetzt seit... Morgen wären es, glaube ich, 2 Wochen. Okay, also ganz frisch sozusagen. Ja. Sehr schön. Gibt es da schon Feedback dazu, zu der App? Läuft die gut an? Wird es auch benutzt? Ja, ist eigentlich ganz okay. Also Feedback gibt es nicht so viel. Also zumindest nicht von denen, die es gekauft haben. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat es gegeben, aber wir haben da schon mal ein Update wieder vorige Woche rausgebracht. Und... Naja, anscheinend ist das eh gut, wenn es wenig Feedback gibt. Ja. Ja, dann habe ich noch auf der Liste, ist ja thematisch recht nah beieinander. Es gibt auch Apps für Android und iOS. Dann kann man das auch auf seinem Smartphone benutzen. Was machen die Apps? Was können die Apps? Und zwar, also ich habe das eh schon mal angesprochen, es gibt so eine Schnittstelle, wo man uns automatisch überall einbauen kann, so eine API. Und diese Apps machen im Prinzip genau das Gleiche. Die verwenden einfach, also diese Algorithmen werden jetzt nicht am Handy gerechnet, sondern die verwenden einfach diese Schnittstelle. Und im Prinzip ist es einfach noch ein Interface dazu zum System, also gleich wie es eben dieses Web-Interface gibt, wo eben die Webseite das Interface ist. Gibt's diese iOS oder Android Interface, wo man darauf zugreifen kann. Und man kann zusätzlich eben noch aufnehmen, also da ist ein Recorder auch dabei. Genau, ja. Wo man unkomprimiert oder komprimiert aufnehmen kann. Und. Das geht unkomprimiert auch. Ja. Geht das? In der iOS-Version. Ach so. Nein, es geht in der neuen Android-Version auch, aber der ist noch nicht released, sehe ich gerade. Ja. Also unter iOS kann man, also man wird sich wundern, wie schwer das ist, dass man da einen gescheiten Recorder implementiert auf Android oder iOS. Auf iOS ist es ja einfach, aber auf Android war das echt der Wahnsinn, weil alle Recorder sind total schlecht eigentlich, und wenn man wirklich da was Besseres machen will und nicht dann unkomprimiertes WAV herumschicken will, was auch nicht so das Beste ist über die Mobilfunkleitung, muss man wirklich alles von vorn selber machen. Also okay, das war ziemlich aufwendig eigentlich. Audio-Recorder auch mitentwickelt. Genau, also das hat hauptsächlich der Chris gemacht. Der hat diese ganze App programmiert. Das ist eben mit PhoneGap, das ist so ein plattformunabhängiges Ding. Also im Prinzip ist das alles mit HTML und JavaScript programmiert, was man da hat. Okay. Und einfach nur designmäßig ein bisschen angepasst an iOS 7 jetzt, die neue Version, oder da im Android. Und die Audio-Recorder, die muss man dann eben nativ implementieren. weil, also es reicht, und bei Android reicht es nicht einmal, wenn man das jetzt in Java macht, weil das ganze Android programmiert ist, sondern man muss dann nochmal eine Ebene tiefer das NDK verwenden, also alles in C selber implementieren. Und diese ganzen Sachen sind eh Open Source, das sind die Android- und iOS-App, die findet man ja auf unserem GitHub-Account. Mhm. Und die so Geschichte zu der App, also die ist anscheinend auch, die haben wir jetzt auch schon für so ein paar andere Projekte verwurschtelt, mit so ein bisschen einfacheren Interface, das man so aufnehmen kann. Das waren so für so Projekte mit Kindern und so weiter. Mhm. Und das hat eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, bis auf das jetzt, gestern haben wir wieder so ein Projekt gemacht und auf einmal lassen uns die Apple nicht mehr in App Store rein. Mit der Argumentation, es ist zu einfach. Weil eben diese App war im Prinzip das gleiche, aber da war eben nur ein Button Record. Aha. Und die Idee war eben, also die Android-Version gibt's eh, jetzt gibt's halt nur die Android-Version. Und die Idee war eben, dass man einfach nur die Kinder gehen mit dem eben herum und können so Statements aufnehmen und sie drucken halt einfach nur Record und dann wird's auf so einen Server geschickt und dort wird es auf der Webseite so angezeigt. Und anscheinend war das Apple zu einfach. Sie haben gemeint, wir müssen mehr Features einbauen. Ja. Kinder sind anscheinend keine valide Zielgruppe. Ja, und dann, sie haben sogar gestern dann telefoniert mit mir und keine Ahnung, ich soll irgendwie Videofunktion einbauen oder sonst irgendwas. Weil es ist halt total sinnlos. Echt absurd, ja. Und jetzt sind wir halt nicht im App Store. Ja, leider. Schöne Geschichten aus dem App Store. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Zu einfach. Ja. Ja. Ja. Gibt es Fragen? Nee, ich weiß noch so, weil wir gerade bei den Ferien sind wir auch ein bisschen kurz abgeschweift. Genau. Ihr seid ja auch noch Science Park. Graz. Ja, wir waren Science Park. Also Science Park ist so, stimmt, wir können ja Grazer Themen machen. Also Science Park ist so wie nennt sie das? Also so ein A+B-Zentrum heißt es eigentlich. Also in Österreich gibt's so 9 oder 10 A+B-Zentren. Das sind so akademische Förderungs-irgendwas-Zentren. Also die halt versuchen von Leuten, die jetzt auf der Uni sind oder waren, die dann versuchen, denen so den Schritt in die Selbstständigkeit sozusagen zu helfen. Und der Ableger davon in Graz nennt sie eben Science Park. Also da kann man sich bewerben, wenn man jetzt auf irgendeiner Uni in Graz studiert hat oder irgendwo anders und irgendeine Idee hat, dann geht man halt zu denen hin und sagt man das denen und die helfen einem dann. Also man kriegt einerseits Büroräume dort und eben Beratung und die helfen dir halt mit den Förderanträgen und so weiter. Und man kriegt auch so ein bisschen, also 6.000 Euro zur Verfügung, was man andere Leute dann, also die darf man nicht selber verwenden, aber damit kann man halt irgendwann beauftragen, was zu machen oder sonstige Ausgaben. Und das war eigentlich ganz super, weil die eben ziemlich viel auch bei den Förderungen und so geholfen haben und die haben halt da schon ein bisschen, wissen halt schon, wie man sowas angehen soll. Also zumindest in Graz waren die ziemlich hilfreich, der Science Park. Da sind wir aber schon wieder draußen, weil das läuft eben über 1,5 Jahre und die sind schon länger vorbei. Mhm. Ja, wie ist es generell so Startup in Graz? Was waren eure Erfahrungen, beziehungsweise wie wird es eben dann jetzt auch weitergehen bei euch? Ja, Startup in Graz, eben im Science Park ist eigentlich, würde ich mal sagen, so das Zentrum oder was von denen so rauskommt. Die sind ja schon ganz gut dahinter. Ansonsten, also ich würde uns jetzt nicht so als Startup sehen. Wir sind ja nie so in dieser Startup-Szene drinnen gewesen. Da gibt es ja so eine eigene Szene. In Wien gibt es da immer so Festivals und weiß nicht, die fahren jede Woche zu irgendeiner Konferenz, wo man redet, wie es ist, in einem Startup zu sein und so weiter. Und halt, da geht es halt meistens auch, wie man Geld aufstellt, also das sind dann halt eher die ganzen Wirtschaftstypen, was jetzt nie so interessant war für mich. Und ja, Startup ist natürlich schwierig, mein Ansatz, gibt es in Österreich gute Förderungen, die so für den Anfang, also so kleinere Sachen, was wir jetzt eben auch gehabt haben, das ist eigentlich ziemlich super. glaube nicht, dass es sonst in vielen Ländern so ähnliche Sachen gibt. Und dann müssen wir natürlich schauen, was passiert. Andererseits sind diese Förderungen, wie gesagt, diese Pre-Seed-Förderungen, ich meine, es kommt immer auf den Betreuer drauf an, was man dort hat. Also diese andere Förderung zum Beispiel war total super. Aber da jetzt haben wir teilweise echt extreme Probleme gehabt. Das war einfach so der bürokratische Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann ist natürlich diese ganzen klassischen Startups versuchen natürlich dann irgendwie Investoren anzulocken, die ihnen Geld geben und halt dann das wieder zurückhaben wollen irgendwann. Und das ist halt ein Ding, was wir halt eher vermeiden wollen, weil im Endeffekt bist du dann vom Investor abhängig, was der, im Endeffekt kannst du halt immer selber entscheiden. Okay. Also, deswegen ist es für mich persönlich halt der Weg besser, wenn man selber versucht, das aufzustellen und nicht abhängig ist von irgendwelchen anderen Investoren. Und da ist jetzt sozusagen eher diese Freemium, so die Richtung, wo ihr jetzt so, ja, genau. 2014 habt ihr sonst noch irgendwas geplant an Features oder? Naja, Features sind natürlich früh geplant, also das Freemium würde ich nicht als Feature betrachten. Genau. Das ist mir so. Das ist mehr ein Schauen, wie man überleben kann halt. Ja, Features gibt's natürlich viele geplant. Also jetzt, wenn man das findet, also im Moment arbeiten wir gerade an dieser Windows-Version von dem Leveler. Das ist das aktuelle Ding. Und danach wird's endlich einmal in diese Multi-Channel-Richtung gehen, was ich vorher schon angesprochen habe. Also, dass man eben die verschiedenen Spuren einzeln bearbeiten kann. Das ist ein Ding, auf das haben wir schon länger mal angefangen und dann wieder abbrechen müssen aus finanziellen Gründen hauptsächlich, wenn wir halt mal schauen müssen haben, dass was reinkommt. Und das wird dann sicher das nächste sein, was wir angehen von neuen Audio-Features. Und dann haben wir noch natürlich auch viele andere Algorithmen so quasi schon angefangen zu entwickeln und noch auf der Seite liegen, die noch ein bisschen Zeit brauchen, um die zu verbessern. Und die werden dann sicher auch mal angegangen werden. Mhm. Hoffentlich. Ja, gut. Und wahrscheinlich dann weiterhin Zusammenarbeit mit dem Podlove-Projekt, was du vorhin angesprochen hast. Also. Genau, also wie gesagt, der Team vom Podlove-Projekt ist natürlich schon ganz scharf auf diese Multi-Channel-Features. Der drängt immer sehr nach. Also, das wird sicher mal kommen. Und ihr seid jetzt da schon mehr oder weniger fixer Bestandteil von dem Partner, oder? Ihr seid da schon irgendwie integriert. Also im Publisher, meinst du? Im Publisher, genau. Ja, im Publisher ist das irgendwie fix drin. Also die verwenden halt auch unser API, also gleich wie das Handy macht zum Beispiel. Und also man kann halt dort alles steuern, ohne dass man quasi unsere Seite besuchen muss. Zumindest. Also ich habe es selber noch nie probiert, weil ich selber jetzt kein Publisher habe, der aufgesetzt ist, aber was ich so gesehen habe von Screencasts und so weiter, sollte das alles vollständig sein. Mhm. Apropos Screencasts, wenn das jetzt vielleicht als zu kompliziert war oder so, gibt es irgendwo Anlaufstellen, wo man sich ganz einfach mal hinsetzen kann, 5 Minuten, und dann wird einem auf Phonic erklärt und man kann damit arbeiten? Ja, also es gibt einige Videos und Screencasts und sonstiges. Am besten, man schaut auf unserer Seite. Da gibt's so einen Bereich Articles und da gibt's Videos über Aphonic oder Podcast oder Artikel. Mhm. Mhm. Also, die sind aber alle von anderen, also nicht von uns selber. Ja. Haben wir deiner Meinung nach noch was Wichtiges vergessen? Gäbe es noch was zu erwähnen? Geben das viel, also, keine Ahnung. Ja, sonst hätte ich eine Frage an dich, Marc. Du arbeitest ja, du bist ja bei uns immer der Post-Production-Mensch. Wie sind deine Erfahrungen so mit Aphonic? Sehr gut eigentlich. Also, na gut, jetzt ist schwer was schlecht. ich male dir eine kritische Grundhaltung nicht aufzugeben. Ja, also vorneweg, ich bin eigentlich immer wieder positiv überrascht, wie also wenn man sich das alles mal eingerichtet hat, wenn man damit klarkommt und weiß, was man so ungefähr tut, wie einfach das funktioniert und vor allem, wie schnell dann dieser Audio-Nachbearbeitungsprozess dann im Endeffekt funktioniert. Also ja, im Prinzip, wenn das File bei euch oben ist auf dem Server, dauert es je nach Filegröße und so 2, 3, 5 Minuten, je nachdem. Es kommt davon, wie lang der File ist, ja. Ja, aber es, also die Server arbeiten, zack, zack, zack. Ich krieg dann irgendwann die Bestätigungsmail, hier, dein File ist jetzt da und fertig, und man kann im Prinzip relativ problemlos damit arbeiten. Ja. Und du arbeitest ja auch schon über ein Jahr damit, glaube ich, ja? Genau, also das wollte ich eh gerade sagen. Das hat sich natürlich alles weiterentwickelt bei euch irgendwie. Also am Anfang hat die Seite noch leicht anders ausgeschaut, ja. Und war auch, ja, ich glaube, wenn man das erste Mal benutzt und sich noch nie wirklich mit Audio-Zeugs beschäftigt hat, ist das vielleicht irgendwie erstmal komisch alles, was man da eingeben muss. Also du musst etwas nichts eingeben, oder? Ja, mittlerweile ist, ja, aber. Aber mehr hat es nie gegeben. Ach so, war das? Nein, es war nur Design ein bisschen anders. Dann war das Design. Ich glaube, so eine ganz wichtige Funktion ist ja, wenn man einmal sozusagen einen eingegeben hat, wie der Titel vom Podcast ist, welche Dateiformate, was man haben möchte, wie die Urheberrechtslizenz ist, ja, dass man das ja abspeichern kann. Genau, und das nicht jedes Mal neu eingeben. Genau, stimmt, das haben wir eigentlich noch gar nicht angesprochen. Es gibt die Presets. Also man kann sich so Vorlagen erstellen für seine Podcasts. Genau, also man ist jetzt technisch natürlich nicht so interessant, aber diese ganzen Daten, was man jedes Mal eintragt, also welche Formate man haben will, die Audio-Algorithmen oder bestimmte Metadaten, kann man sich natürlich alles abspeichern. Und dann klickt man nochmal drauf und gibt halt das ein, was Neues, also Titel oder was man auch immer eingeben will. Oder eben das File, das man hochlädt. Das wäre nicht schlecht. Oder man ladet immer das gleiche File hoch. Mit anderem Bild. Ja, also wir profitieren ja auch sehr davon. Genau, es macht das Leben leichter und schöner, und wir können dadurch halt auch den Podcast sehr, sehr einfach in verschiedenen Formaten anbieten. Und ja, es ist, also wenn man sich das da einmal durchgestiegen ist, sich das einmal angeschaut hat, dann kann man sehr, sehr gut damit arbeiten, und ist, ja, sehr schöner Service. Ja, also eben vielleicht auch so danke an euch, weil eben sonst wäre es für uns, glaube ich, fast, ja, es ist sehr schwierig in der Qualität zu produzieren und sehr, sehr zeitaufwendig. Das ist schon sehr, sehr feine Sache. Ja, Marc, hast du noch was auf deiner Liste? Wir sind eigentlich durch. Höchstens gibt's noch irgendwelche spannenden Events, bei denen ihr vielleicht vertreten seid oder die für euch irgendwie interessant sind. Das können wir eh. Guter Punkt. Und zwar, es gibt Anfang Mai gibt es wieder diesen Botlove-Workshop in Berlin, wo eben die ganzen Entwickler und auch Podcaster, die in diesen Dunstkreis sind, kommen. Und das gibt es uns eh schon das dritte Mal, glaube ich. Und das war immer ganz lustig. Das organisiert eben der Team Britlove in Berlin. Das ist, glaube ich, 5. oder 6. Mai. Bin mir zwar nicht ganz sicher. Das ist zumindest das Wochenende vor der Republika in Berlin. Und da werden wir natürlich vertreten sein. Und wenn sich wer für dieses Thema genauer interessiert oder natürlich auch bei diesem ganzen Botlove-Projekt Ideen hat oder sich einbringen will, ist das eine gute Anlaufstelle. Ansonsten, auf der Republika hat der Ding, glaube ich, auch wieder so einen Stand für Podcaster. Und also das nennt sich Sendezentrum. Und zwar, da tun sie eben immer einerseits Equipment, ist eben dort, und da kann man schauen, wie das mit dem Podcasten ist und was man da machen muss. Also jetzt nicht diese Aphonic-spezifische Sachen, die wir machen, sondern generell, wie man das mit Mikrofonen macht oder Hardware und so weiter und so fort. Und da kann man halt gleich mal anfangen und so Testsendungen aufnehmen. Und sie nehmen dort immer Sendungen auf und interviewen Leute von der Konferenz, von dieser Republika-Konferenz. Ja, das leider alles in Berlin. Gibt's Linux-Tage? Also diese Audio? Linux Audio? Linux Konferenz? Genau. Nein, also diese Linux Audio Konferenz ist jedes Jahr aber anders. Also wir haben die voriges Jahr in Graz organisiert und das aber jedes Jahr aber anders. Ich glaube heuer ist sie, das weiß ich gar nicht, ich glaube in England irgendwo. Also irgendwie. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, weil wir ja gerade einen Audio-Experten hier haben. Das muss man natürlich ausnutzen irgendwie. Und zwar ganz grundlegende Sachen zur Aufnahme. Was kann man da falsch machen und was kann man oder was sollte man richtig machen, damit das dann, weil ihr könnt jetzt auch nicht alles fixen, was, ja, was da bei euch reinkommt. Also was sollte man da vielleicht grundsätzlich beachten, wenn man Audio aufnimmt? Ja, also je besser der Input, desto besser der Output. Natürlich klar. Und was natürlich wichtig ist ein gutes Mikrofon. Und was natürlich super wäre, ist, wenn das Mikrofon auch ziemlich nahe beim Mund ist. Nicht so wie da jetzt zum Beispiel. Also wir jetzt haben da in der Mitte so ein Mikrofon. Das, was hat das für eine Charakteristik, wisst ihr das? Ist das eine Kugel oder sonst irgendwas? Weiß ich nicht, Mann. Okay, das wäre natürlich gut zu schauen, weil meistens haben die Mikrofone eben so eine Charakteristik. Das heißt, vielleicht hat es jetzt so eine Charakteristik. Das heißt, es nimmt so auf. Und wenn du halt jetzt abseits von dieser Achse bist, dann hört man die natürlich nicht. Oder halt weniger. Ja, und muss man auch schauen. Das heißt, wenn man jetzt eben so ein Setup hat wie da jetzt, dann hat man natürlich immer sehr viel Raumklang drauf. Ja. Was natürlich immer schlecht ist. Das heißt, am besten natürlich ein Mikro, was man beim Mund hat. Also entweder so ein Headset gibt's natürlich, das ist einfach, weil da kann man sich bewegen und das bewegt sich so mit. Oder wie die Profis, unter Anführungszeichen, die haben dann so Großmembran-Mikrofone, vor denen sie stehen im Radio. Aber ist jetzt nicht so tragisch, also Hauptsache nicht zu weit weg, würde ich mal sagen. Und ansonsten natürlich auf den Pegel her aufpassen, eher zu leise aufnehmen als zu laut. Also lauter machen kann man immer, aber machen wir eh automatisch. Das ist total egal, ob das jetzt leise ist oder nicht. Aber wenn es halt einmal übersteuert ist, dann ist es übersteuert. Dann ist es halt tot. Ja. Also genug Headroom lassen nach oben, also dieser Abstand zum Ende. Und natürlich unkomprimiert aufnehmen, wenn es geht. Also wenn man zuerst schon mit 64 Kilobit MP3 aufnimmt, dann ist es zuerst halt schon mal schlecht und dann muss es wieder dekodiert werden und dann wird es wieder bearbeitet und dann wird es wieder einkodiert und es wird halt bei jeder Iteration einfach schlechter. Oder sonst, also wenn es nicht geht, unkomprimiert, dann halt mit hoher Bitrate. Okay. Gut. Ja, und eben, weil wir vorhin schon für Berlin waren, ist ja eigentlich jetzt sozusagen ein bisschen eine Art Abschiedspodcast von mir, weil ja, weil ich eben jetzt für ein halbes Jahr nach Berlin gehe und wenn alles gut läuft, bin ich dann auch, also mache Erasmus-Semester in Berlin und wenn alles gut läuft, bin ich dann auch gleich in Koblenz, um meine Backarbeit zu machen und bin jetzt mal ein Jahr wahrscheinlich nicht in Graz und ja, mal schauen, wie es weitergeht, ob der Marc alleine weitermacht, wen anderen findet. Es können sich Leute bei mir bewerben, die das in Zukunft mit mir machen wollen. Also. Machst du dann so ein Casting? Genau, ein Podcasting. Ja, du kannst dann die Leute einladen zu einem Interview. Genau. Und das gleich aussenden dann. Und du kannst dann so User-Voting, also Hörerinnen-Voting machen. Mhm. Genau, das wird passieren. Also Bewerbungen bitte ab jetzt an mich. Ja, genau. Ja, und sonst, ich würde noch ganz gerne darauf hinweisen, weil wir beide haben ja jetzt auch, also wir beide sind auch in einem anderen Podcast-Projekt gerade aktiv. Sprich, so mein eigenes Kernthema ist ja im Podcast noch nie wirklich vorgekommen, weil sich selbst interviewen ist ja ziemlich unspannend. Aber ja, beschäftige mich ja sehr viel mit Open Science und habe da jetzt auch so einen kleinen Podcast, der heißt Open Science in Aktion, wo der Marc eben die Moderation macht und auch die Post-Production. Und wenn das Thema offene Wissenschaft, Open Science interessiert, vielleicht da mal reinhören. Ja. Werbung zu Ende. Werbung zu Ende, ja. Ja, dann war das der letzte Podcast jetzt mit dir. Ja, für ein Jahr zumindest. Ist, ich will es nicht versprechen. Aber zumindest mal, wahrscheinlich eine Zeit lang nicht. Und dann sieht man eh, wie es weitergeht. Ja. Gut. Ja. Dann. Ja, viel Spaß in Berlin und Koblenz. Danke, vielleicht sehen wir sie eh. Ja. Ja. Ja, und dann bedanken wir uns bei unserem Gast. Und danke für die Einladung. Und auch bei den Hörerinnen. Sendung ist natürlich so wie immer unter einer Creative Commons Lizenz, CC BY, online. Und ja, schönen Abend. Baba. Bis demnächst. Tschüss.